Zur Gratulation für Genossen Kim Jong-un zu seiner Wahl zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas fand am 14. Mai in Stockholm, Schweden, ein gemeinsames Festtreffen der Vertreter der nordeuropäischen progressiven Parteien und Freundschaftsorganisationen statt. Vorne am Veranstaltungsort hing ein Kunstwerk, in dem die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind. Prominente aus den Parteien, sozioideologischen Organisationen, den Vereinen für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk in den nordeuropäischen Ländern wie Schweden, Finnland und Dänemark, sowie der Geschäftsträger AI der TVJK in Schweden und seine Mitarbeiter in der Botschaft nahmen am Treffen teil. Die Anwesenden legten an dem Bild von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Blumenkörbe und Sträuße und einzelne Blumen nieder und verbeugten sich davor. Auf der Veranstaltung wurde ein Glückwunschtelegramm an den verehrten Genossen Kim Jong-un angenommen. Es wurde eine Erklärung angenommen, in der Genosse Kim Jong-un zu seiner Wahl zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas in Widerspiegelung des einmütigen Willens und Wunsches aller Parteimitglieder, Armeeangehörigen und Bewohner herzlich beglückwünscht wurde.